Hello. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Das ist die noch immer sich nennende Hackyard Bangout Sendung. Sind wir auf Sendung? Es klingt doppelt heute. Alles doppelt, doppelt gemobbelt. Das ist die 26. Hackyard Bangout. Mit dem wunderschönen Titel Zwei linke Hände, dem Konstrukteur ist nichts zu schwör. Ein Audio-Hörstück für euch. Ich freue mich über Teilhaber und Teilhaberinnen im Chat, den ihr unter Radio 23 Pork und / 111 bedienen könnt. So. So viel zur Einleitung. Ich habe heute als einzigste Tätigkeit ein Bett gebaut. Massiv, wie es sich für meine deutsche Handwerker Zunft gehört. Aus diesem Grund, dieses Audiohörstück mit dem Titel Zwei linke Hände und dem Konstrukteur ist nichts zu schwör. Viel Spaß! Ihr hört radio23.org/111. Schon 2 Minuten über zu. Nö, ist mir langsam mal anfangen. Ich will mal langsam anfangen, Bett zu bauen. Klingt das schon mal ganz gut, ne? Hier ist ein richtiges Damen und Herren. Richtiges Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord des Traumschiffes. Wir reisen jetzt auf dieser Reise in ein ganz besonderes Gebiet von Polynesien mit einer Teakholznussschale, die wir bauen jetzt noch schnell für die Reise. Lesen Sie sich zurück und genießen Sie, solange Sie können, den Aufenthalt in der Gummizelle. Stirb, Ungeheuer, dies Bildnis ist bezaubernd schön. Ich kann nichts tun, als dich beklagen. Bei Männern, welch Liebe fühlen, fehlt auch ein gutes Herze nicht. Zu Liebe will ich dich nicht zwingen. Das höchste der Gefühle in diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht. Jetzt muss ich mal aber hier. Muss ich mal ja das hier aufmachen, ne? Die Limonade ist matt wie deine Seele. Du musst messen. Es ist nicht die richtige Länge. Es ist einfach zu lang. Es ist einfach... nicht rein, das muss irgendwie anders werden. Mach doch deine Rechnung mit dem Himmel! Zwirnarsch! Du hast schon ganz schön viel Platz. Müssen wir das so abschneiden? Und abschneiden müssen wir den Fleischer holen. Müssen wir das wirklich brauchen? Ich rufe den Fleischer. Ich rufe den Fleischer. Den Fleischer, bitte. Nicht den Fleischer. Ich weiß, was jetzt kommt. Okay. Mutationsursachen. Physikalische Mutagene sind radioaktive Strahlungen, UV-Strahlungen und abnormale Temperaturen. Als chemische Mutagene sind mehrere hundert Stoffe bekannt, von denen viele auch krebsauslösend sind, wie beispielsweise Schimmelgift Aflatoxin. Oh nein, es ist Zweilinge. Zweilinge. Hallo. Ah! Hören Sie auf damit! Ausgeburt der Hölle! Scheißnarr! Wer ist der Fleischer? Hat jemand einen Fleischer bestellt? Ja, das war ich. Es wird Zeit, dass Sie kommen. Hier bin ich mit meinem Fleischerwerkzeug. Wo gibt es denn was zu schneiden? Bitte schön. Kommen Sie herein, ich führe Sie zu dem Stück. Sie sind... Ja, das hatten wir schon mal. Was ja, ein dicker Knochen. Dein Knochen. Ich spinn ja wohl. Noch nicht genug, meine Herren, noch nicht genug. Vollpfosten. Au! Das kenne ich. Ob das gut geht. Wird es auch nicht ein Lackkratzer geben? Müssen schön gerade schneiden. Schön gerade. Jetzt schau doch mal, Helga. Dieser ganze Dreck. Diese Späne. Und wer darf das wieder wegmachen? Ja, ja, ich. Und der Dieter? Der Dieter, der sieht einfach drauf los. Das ist doch purer Aktionismus. Das ist wie mit einem Lötkolben durch Butter. Ja, das sagst du jedes Mal. Gleich ist es ab, das Bein. Ich kann schon das Ende sehen. Und wie das riecht. Naja, früher war die Zukunft auch noch besser. Au! Au! Viel weiter unten ansetzen, bitte! Was tun Sie denn hier, bitte schön? Angeborene Verhaltensweisen von Tieren laufen bei derselben Art meist in weitgehend gleicher, erheblich festgelegter Weise ab. Bei einer größeren Gruppe verwandter Arten zeigen bestimmte Verhaltensweisen gemeinsame Komponenten, die sich ähnlich wie Körpermerkmale homologisieren lassen. So putzen Entenvögel bei der Balz scheinbar ihr Gefieder. Bei diesem Scheinputzen bearbeitet der Branderbel das gesamte Gefieder, während der Stockererbel nur sein dem Weibchen zugewandten Flügel auf der Innenseite. Ja, dann hätte ich gerne noch mal 3 Pfund Gehacktes und die Telefonnummer ihrer Großmutter, bitte. Wozu? Die bekommen Sie, wenn Sie mir eine Runde Basketball spendieren. Depp. Nimm 2. Und das alles nur für den Ölpreis? Wir fahren nach Lodge. Kommen Sie, Herr Hegel, kommen Sie! Ein schlaues Buch, was ich einst fand auf der Straße. Das Bewusstsein der anderen Beziehung dagegen ist das Niederträchtige, das die Ungleichheit mit der beiden Wesenheiten festhält, in der Herrschergewalt also eine Fessel und Unterdrückung des Fürsichseins sieht und daher den Herrscher hasst, nur mit Heimtücke gehorcht und immer auf dem Sprung zum Aufruhr steht, im Reichtum, durch den es zum Genusse seines Fürsichseins gelangt, ebenso nur die Ungleichheit lebendig mit dem bleibenden Wesen betrachtet, indem es durch ihn nur zum Bewusstsein der Einzelheit und der vergänglichen Genusses kommt, ihn liebt, aber verachtet und mit dem Verschwinden des Genusses, des an sich Verschwindenden auch sein Verhältnis zu dem Reichen für verschwunden ansieht. Ist es ab? Das Bein? Tut das weh, wenn ich hier anfasse? Wie fühlt sich das bei Ihnen an, wenn ich hier drücke? Schauen Sie mal hierher. Hier, schauen Sie mich anschauen, hierher, hier, gucken Sie mal, hier, schauen Sie mal, hier. Es passt. Jetzt sind wir einen Schritt weiter auf unserer Reise mit der Teakholz-Schussschale. Mit der Teakholz-Nussschale. Das ist der dritte Kapitän. Wie geht's Ihnen heute Morgen? Der braucht noch seinen Schnaps. Der alte Papagei. Spinnen Sie mal nicht so rum hier! Selber witzig. Na, Sülze. Diese Kanadier. Spinnen. Im Webstuhl. Netze. Weben. Webstuhl. Drüsensekret. Oh! Verzeih für Sie Geist. Schon mal Ihre Fäkalien laufen sehen. Ein Loch in Warum heißt denn das Stuhlgang? Meine Damen und Herren, wir unterbrechen die Reise für eine kurze Mitteilung des Schiffers oder wie du Typen Depp. An der Bar, der kluge Sprüche reißt. Oh Mann, hören Sie bitte aufmerksam zu. In der Bestimmung, die sich als für sich eines des Wesen zu sein, ist es die Negativität des anderen, in seinem Bewusstsein tritt daher es selbst als das Positive in einem solchen gegenüber. Das zwar ist, aber für es die Bedeutung eines Nicht-Sich-Seienden hat. Das Bewusstsein erscheint entzweit in diese vorgefundene Wirklichkeit und in den Zweck, den es durch Aufheben denselben vollbringt, statt jener vielmehr zur Wirklichkeit macht. Sein erster Zweck ist aber sein unmittelbares, abstraktes Für-sich-Sein oder sich als dieses Einzelne in einem anderen oder ein anderes Selbstbewusstsein sich anzuschauen. Das kannst du mir nicht meinen. Die Erfahrung, was die Wahrheit dieses Zweck ist, stellt das Selbstbewusstsein höher und es ist sich nunmehr Zweck, insofern es zugleich Allgemeines ist und das Gesetz unmittelbar an ihm hat. In Stuhl. Der Vollbringung dieses Gesetzes seines Herzens erfährt es aber, das einzelne Wesen hierbei sich nicht erhalten, sondern das Gute nur durch die Aufopferung derselben aufgeführt werden kann. Und es wird zur Tugend. Die Erfahrung, welche sie macht, kann keine andere sein, als dass ihr Zweck an sich schon aufgeführt ist, das Glück unmittelbar im Tun selbst sich findet und das Tun selbst das Gute ist. Der Begriff dieser ganzen Sphäre, dass die Dingheit des Fürsichseins des Geistes selbst ist, wird in ihrer Bewegung für das Selbstbewusstsein. Indem es ihn gefunden ist, es sich also Realität als unmittelbar sich aussprechende Individualität, die keinen Widerstand, eine gegengesetzte Wirklichkeit mehr findet und der nur diesen Aussprechen selbst Gegenstand und Zweck ist. Sexistische Kackscheiße! Was soll denn das werden, wenn es fertig ist, bitteschön? Ich verstehe es einfach nicht. Ah! Waldemar! Waldemar! Ah! Waldemar, kommen Sie doch mal schnell, kommen Sie her, kommen Sie, schauen Sie und... Ausgeburt der Hölle! Waldemar... Das hatten wir auch schon einmal. Ich erinnere mich, es war ein lauer Sommertag. Sie 1958. Sie sind... Südhang. Sie sind... Die Idee hinter Neurohex ist, dass das menschliche Gehirn als Metaprogramm quasi Computer zu sehen ist. Mit einer passablen Zugangssoftware erhalten Sie direkten Zugriff. Ablauf der Matrix. Eindeutig, ich hab Spenden. Blumenwiese. Er spinnt, mein Freund, er spinnt. Der spinnt, spinnt. Ja, er spinnt. Links drehen? Ja, der spinnt ja wohl. Dann wieder spinnt. Spund! Ein Jungspund! Spundi! Fundi, Spundi! Ist denn das jetzt auch gerade? Naja, mehr oder weniger. 31.01.2011, 22:44 Uhr. Meine Uhr geht ungefähr 2 Minuten vor. Warum das? Ja, also, ich stehe in der Küche und, Was machen Sie da? Schäle Möhren. Möhren, er schält Möhren. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass alle Frauen, die eine Möhre schälen, automatisch, also eine Möhre waschen, automatisch an Schwänze denken. Bitte, also was? So, die Hausfrauen und allgemein alle Frauen. Das liegt wohl nah. In Kontakt mit Schwänze waren. Infizierung? Sind Sie eine Frau? Ja. Was passiert? Vielleicht mit Ihnen? Nicht nur alle Frauen, vielleicht auch alle Menschen überhaupt. Weil ich bin ja auch irgendwie drauf gekommen, wisst ihr? Eine Frau? Ich hab die Scheiße da verdammt und auch Möhren gewaschen hat. Möhren waschen. Heute mal. Ich habe jetzt Ferien zurzeit. Biologieunterricht? Ja. Und ich muss mich um einige Sachen kümmern, meine Freunde. Dann kriegen Sie Ihren Arsch hoch. Aber was soll's, Alter? Nach 2,5 Jahre krank geworden. Vielleicht, jetzt habe ich, so Scheiße auch, aber egal, meine Freunde, ich sage, nächstes Mal berichte ich wieder irgendwas. Das ist ganz... Sind Sie dabei, Sergeant Pepper? Und dein einsames Herz. Salt, Salt! Das nächste Mal sollten wir doch lieber einen Handwerker bestellen. Wussten Sie, dass Walt Disney abstehende Segelohren überdimensionaler Größe hatte? Nein, das wusste ich nicht. Die Betonung liegt auf hatte, mein Freund. Liegt das daran, dass er immer so gegen den Wind lief? Und warum haben Elefanten so einen großen Zeh? Das Bett sollte schon seit einer halben Stunde fertig sein. Dilettant! Hallo, ist der Ludwig. Guten Tag. Okay. Ja. Ja. Okay. Zum 15.09., ja. Also ab dem 12. Ich denke jetzt nur laut erstmal noch mit, ab dem 12. September wäre das dann, ja. Hm. Intern. Okay. Das ist perfekt, das passt bei mir zeitlich auch gut rein in die Woche. Geht klar, können wir machen. Perfekt, dann warte ich auf deinen Anruf. Bis dahin, einen schönen Tag, Grüße! Jetzt haben wir ein Geschäft. Mit dem EasyJet fliegen wir weg. Aber wir sind doch in der Nussschale. In der Nussschale, ich denke, wir bauen eine Nussschale aus Teakholz. Wenn das mit dem Flugzeug einfacher geht, Dieter? Ich sag nur Wurstbrot. Ein Wurstbrot mit Käse vertreibt Kummer und Sorgen. Weiterbauen! Fliegen wir jetzt mit dem Wurstbrot und sterben fürchterlichen Dursttod? Es lebt! Wie heißt es denn? Im natürlichen System. Schon Linné, der Begründer der systematischen Kategorien, stellte den Menschen zur Säugetierordnung der Primaten Herrentiere. Er legte hierbei allein körperliche Merkmale zugrunde, lange bevor die Tatsache der Evolution erkannt wurde. Heute wird diese Zuordnung des Menschen durch zahlreiche molekulare, genetische, ethologische und parasitologische Belege untergestützt. Kennzeichnend für die Primaten ist nicht ein Einzelmerkmal, sondern eine bei den verschiedenen Arten unterschiedlich ausgeprägte Merkmalskombination. Dazu gehören die wenig spezialisierten Gliedmaßen mit fünfgliedrigen Händen und Füßen, das kaum differenzierte Gebiss und ein gut ausgebildeter Gesichtssinn mit nach vorne gerichteten Augen, die räumliches Sehen ermöglichen. Das Gehirn ist im Verhältnis zum übrigen Körper groß, die Brutpflege intensiv. Thank you. Morgen! Das riecht aber lecker. Es lebt! Und ein weiterer Verbindungswinkel. Hier und jetzt. Ein einziges Dilemma ist das. Schauen Sie, schauen Sie, schauen Sie, kommen Sie. Kommen Sie. Die Einheit ist der größte Irrtum der Menschheit. Wir hätten niemals verlassen sollen den Teakholzbaum. Ich frage mich, warum immer ich? Warum immer ich? Warum immer ich? Warum nie die anderen? Warum immer ich? Ah! Verdammt! Hölle! Dein Mutter kann jetzt aufräumen! Du! Gingo! Doppelt gefaltetes Mulch! Ich glaub's! Hackt! Genau mit dir rede ich, du! Jetzt bau doch mal dieses Bett! Ist denn das zu glauben? Für was bezahlt man denn hier eigentlich noch? Ich dachte, es geht eine Handwerker, oder? Den Fleischer! Ich will den Fleischer noch mal holen und ich will alles hier alleine machen und diese Ausmeisterin sein. Kannst du mal die Kastanien aus dem Feuer holen? Eine Wespe! Eine Wespe! Auf einer Wespe! Kommen Sie her! Kommen Sie her, mein Freund! Trauen Sie sich! Die Türen der Heiden sind glänzende Angst, Laster! Angst! Angst! Angst! Stäsche! Biovegetativer Schaltkreis Nummer 1! Raum! Im Raum! Da findet die Geburt statt. Mirilarum Löffelstiel, wer nicht fragt, der weiß nicht viel. Du bist nicht so bringend. Dein Deutsch ist nicht meine Kaffeecreme. Widmet euch dies Herz. Verstehen, es ist ein Problem auf dem Kreuzer der Einsamkeit. Meine lieben Fluggäste, unsere momentane Reisegeschwindigkeit beträgt minus 3000 Stundenkilometer. Unsere Höhe ist immer noch 0 Meter über dem Meerespegel. Bier. Ich glaube, ich habe einen Biber in der Hose. Halt, halt, halt, halt, halt, halt. Sie suchen wohl Halt in dieser Gesellschaft. Es folgt der Tod und dann waren sie fort. Es kommt das Leben, dann die Geburt. Wer hat denn hier den Hippie reingelassen? Dir erhitzt ist. Ich hab tausendmal gesagt, keine Hippies bei mir auf der Baustelle. Diese langhaarigen Grandienstverweigerer kippen bis zum Umfall den ganzen Tag. Diese Scheiße hier, ich will mal alles sehen. So kann ich nicht arbeiten. 30 Euro. I mean, isn't there laws against, like, how often do they just randomly decide to raise the rent? Probleme hier, Probleme auf der See. Stürmisch. Da müssen wir mal hier die Halterung schneiden, ne? Über die Halterung schneiden. Morgens auf mit einem lächelnden Gesicht und das Essen steht schon auf dem Tisch. Du stehst auf, ziehst dich an, setzt dich mit einem Lächeln an den Tisch. Run.